Mit 18 Ja und 4 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung fiel die Mehrheit deutlicher als erwartet aus. Finanzminister Alexander Stubb, der morgen in Brüssel die Haltung seines Landes erläutern will, hatte zuvor die griechischen Reformbemühungen gelobt. Man sei im Sommer ein gutes Stück vorangekommen, sagte er. Die Zukunft des Euros habe auf dem Spiel gestanden, aber nun sei eine Lösung, mit der man leben könne, nah. Für Finnland, so Stubb, sei es wichtig, dass der internationale Währungsfonds IWF nach wie vor in den Prozess eingebunden sei. Finnland stand den Hilfspaketen immer sehr kritisch gegenüber, hatte bis vor kurzem auch einen vorübergehenden Austritt Griechenlands aus dem Euro favorisiert. Außenminister Timo Soini von der Partei Wahre Finnen hatte weitere Verhandlungen bis zuletzt abgelehnt. Man habe nun zugestimmt, weil Finnland allein den Prozess nicht stoppen könne.